Abschnitt 9 aus Der Fall des Generalstabschefs Redl von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 9. Während Kaiser Franz Josef die ganze Affäre als einen Unglücksfall betrachtete, der die Monarchie betroffen hatte und gegen den sich nichts mehr machen ließ, stand der Thronfolger Franz Ferdinand auf einem anderen Standpunkt. Er fasste die Angelegenheit als für die Armee typisch auf und versuchte mit allen Mitteln eine Schuld anderer zu konstruieren. Er setzte nun mit Verfolgungen ein, die bis zu seinem Tode dauerten. Von drei Briefen, in die uns Einsicht gewährt worden ist, bezieht sich der erste auf den Redlschen Selbstmord. Es heißt darin: Seine kaiserliche Hoheit trat sofort auf mich zu und sagte mir mit erhobener Stimme: Es ist unchristlich, einen Selbstmord noch zu begünstigen. Der Selbstmord ist überhaupt unchristlich. Und wenn man noch seine Hand dazu bietet, Klammer auf, ihn zu ermöglichen, Klammer zu, so ist das eine Barbarei. Jawohl, eine Barbarei. Wie darf man einen Menschen ohne letzte Ölung sterben lassen? Auch wenn er 10-mal ein Schweinehund ist, jeder Kerl, der gehängt wird, bekommt unter dem Galgen die Segnungen der Religion. Auf den Galgen hätte übrigens dieser Schweinehund gehört. Ich hätte ihn ruhig baumeln lassen, aber einen Selbstmord zu befehlen, ist unchristlich. Ich erlaubte mir zu bemerken, dass der Selbstmord ja nicht befohlen worden war. Aber seine kaiserliche Hoheit unterbrach mich ungnädig. Nur keine Wortspaltereien. Genug daran, dass man den Selbstmord nicht verhindert hat. Auch darüber war seine kaiserliche Hoheit äußerst ungehalten, dass man von der Veranlagung Redls nichts gewusst habe, und wiederholte, es sei ein Skandal, dass so ein Mensch für die Krone, Klammer auf, den Orden der Eisernen Krone dritter Klasse, Klammer zu, eingegeben wurde. Ein zweiter Brief eines hohen Militärs befasst sich mit der Reorganisation der Kriegsschule und des Generalstabs, die der Erzherzog unter dem Eindrucke der Causa Redl durchführen wollte. Wie mir aus der Militärkanzlei seiner kaiserlichen Hoheit des Herrn Erzherzogs Thronfolger Intimat mitgeteilt wurde, will seine kaiserliche Hoheit eine vollständige Reorganisation der Kriegsschule durchführen. Die Fälle der absolvierten Kriegsschüler Jandritz, Spionage, Vierbass, Spionage und Hofrichter, Giftmord, vor allem aber Redls, beweisen, dass die Moral dort faul sei. Es müsse mit einem eisernen Besen hineingefahren werden. Gegen die Korps- und Divisionsgeneralstabschefs und Bürochefs des Generalstabs richte sich der Groll seiner kaiserlichen Hoheit im Besonderen. Er verlange Ablösung aller Herren auf diesem Posten und Regeneration des gesamten Generalstabs. Man müsse unbedingt den Adel zum Generalstab heranziehen, man müsse das Vorurteil bekämpfen, dass die Aristokratie nur bei der Kavallerie dienen könne. Der Erzherzog verkannte die Gründe für diese Ausartungen von Kriegsschülern und Generalstäblern, die Prüfungen und Aufnahmebedingungen in die Kriegsschule waren überaus schwer. Der Lehrstoff widerstritt sich innerlich derart, dass im Allgemeinen nur der krankhafte Ehrgeiz Erfolg haben konnte. Die besondere Befähigung für ein oder das andere Fach, zum Beispiel zeichnerisches, strategisches, mathematisches oder Sprachtalent, war eher hinderlich als fördernd, da eine solche Sonderfähigkeit zumeist auf Kosten eines anderen Wirkungsgebietes geht. Mit dem gleichen Aufwand an Selbstverleugnung, Energie und Ehrgeiz, der zur Aufnahme in den Generalstab erforderlich war, hätte wohl jeder ebenso gut zum Beispiel Akrobat werden können. Dass solcher Ehrgeiz auch anderweitig ausmünden könne, in verbrecherische Betätigungen um der Karriere oder des Geldes willen, erfasste der Erzherzog nicht, und gab lieber der plebejischen Abkunft die Schuld. Als der Erzherzog die Undurchführbarkeit seiner radikalen Maßnahmen einsehen musste, wandte sich sein verschärfter Groll gegen das Evidenzbüro. Die Äußerung lautete in einem Briefe: »Ich sehe nicht ein, wozu es ein Evidenzbüro gibt, wenn ein Offizier ein oder zwei Automobile besitzt und Orgien feiert, ohne dass so etwas auffällt.« Der Chef des Evidenzbüros, Feldmarschallleutnant von Urbanski, war insbesondere der Zielpunkt der erzherzoglichen Angriffe. Obwohl der Chef des Generalstabs und der Kriegsminister darauf hinwiesen, dass ja das Evidenzbüro seine Pflicht nur allzu gut erfüllt habe, indem es den mit der Technik der Spionageentlarvung so vertrauten Redel selbst entlarvte, war der Thronfolger nicht zu überzeugen und beharrte auf seinen Beschuldigungen. Obonski stellte die Bitte um gerichtliche Untersuchung seines Verhaltens, doch wurde diese abgewiesen. Feldmarschallleutnant von Obonski spricht über die Verfolgungen und Kränkungen, die er durch den Thronfolger zu erleiden hatte, mit großer Bitterkeit. Er hat auf meinen Wunsch den Verlauf dieser ganzen Aktion in einem Memoir niedergelegt, das hier im Wortlaut veröffentlicht wird. Bei den vielen Berührungspunkten, die zwischen der Militärkanzlei des Thronfolgers und dem Evidenzbüro in jener Zeit latenter Kriegsgefahr bestanden, fühlten ich und mein Personal den Druck des Thronfolgers sehr empfindlich. Exzellenz Konrad von Hötzendorf vertröstete mich mit dem Hinweis auf den oft plötzlichen Stimmungswechsel des Thronfolgers, auf die kommenden großen Manöver, wo sich gewiss Gelegenheit ergeben werde, dem Thronfolger endlich klarzulegen, dass mich keinerlei wie immer geartetes Verschulden treffe. Man legte mir vor allem die Zulassung des Selbstmordes als gegen die christlich-katholische Religion verstoßen zur Last. Die zwingenden Motive, die für den Selbstmord sprachen, waren von allen Kommissionsmitgliedern anerkannt worden. Ich war nicht der Älteste unter ihnen, und doch griff der Groll des Thronfolgers gerade mich heraus. Ich hätte Redels Leidenschaft erkennen sollen, mir hätte sein angeblicher Aufwand, speziell sein Autohalten, auffallen sollen. Redel war Junggeselle, hatte die vollen Gebühren eines Oberstgeneralstabschefs, es war ihm im Korpskommandogebäude in Prag eine Wohnung und Stall unentgeltlich eingeräumt worden. Er verfügte daher über reichliche Einkünfte. Übrigens wusste ich aus seiner Qualifikationsliste, dass er vor Jahren eine kleine Erbschaft gemacht hatte. Ich hatte ihn mit dem Vermerk übernommen, besitzt eigenes Vermögen. Solange er mein Untergebener war, hat Redel kein Auto besessen. Später, bei der Truppendienstleistung in Wien und sodann als Generalstabschef in Prag, konnte man mich für seinen Lebenswandel nicht verantwortlich machen. Die Konzentration der Wut des Thronfolgers auf meine Person war geradezu pathologisch. Es sollte noch Ärger kommen. Bei den großen Manövern des Jahres 1913, die in der Gegend von Tabor stattfanden, Klammer auf, hier trat übrigens der Thronfolger ganz besonders hervor, indem er plötzlich am zweiten Manövertag die Gefechtstätigkeit einstellen ließ und über den Kopf des gänzlich verblüfften Chefs des Generalstabes und der Manöverleitung eine ganz neue Annahme ausgab, in der ein heute ganz besonders komisch wirkendes, ad hoc zusammengestelltes Kavalleriekorps auch eine Rolle spielte, Klammer zu, führte ich, wie in den Vorjahren, das Attaché-Quartier. Das ist die Vereinigung aller fremdländischen Offiziere, die als Gäste den Manövern beiwohnten. Bei der Vorstellung der fremden Offiziere war der Thronfolger ganz gegen seine bisherige Gewohnheit bei solchen Anlässen abweisend kühl gegen mich, reichte mir nicht wie sonst die Hand, sprach nicht mit mir, so dass es die fremden Offiziere als offenen Affront gegen mich auffassten. So ging es nach den Manövern fort, bis einige Monate später ein Ereignis den Zorn des Thronfolgers von Neuem anfachte. Aus dem Nachlasse Redels hatte ein Prager Schüler einen fotografischen Apparat erstanden, worin noch ein nicht entwickelter Film lag. Dieser wurde entwickelt und produzierte eine Seite einer Mobilisierungsinstruktion. Eine Zeitung brachte die Nachricht mit der Sensationsmeldung, der Film enthielte einen wichtigen Befehl des Thronfolgers an das 8. Korpskommando in Prag. Nach wenigen Stunden lag schon der telegrafische Befehl aus Konopischt vor. Gerichtliche Untersuchung, die Schuldigen auf das Strengste zu bestrafen. Obwohl ich auf den Gang der gerichtlichen Untersuchung des Falles Redel, die in Prag geführt wurde, organisationsgemäß gar keinen Einfluss nehmen konnte, hatte ich mich veranlasst gefühlt, den Rat zu erteilen, dass das Gericht eine Schadenssumme festsetze, die aus der verräterischen Tätigkeit Redels für die Heeresverwaltung entstanden ist, womit ich erreichen wollte, dass der ganze Nachlass Redels an die Heeresverwaltung verfalle. Ich fand es vom ethischen Standpunkte nicht angängig, dass sich Erben aus diesem auf verbrecherischem Wege erworbenen Gelde bereichern. Ganz besonders lag mir daran, dass nicht eventuell Dinge, die mit Redels Spionagetätigkeit zusammenhingen und die trotz eifrigster Sichtung immerhin durch einen bösen Zufall noch vorhanden sein könnten, auf dem Wege der Versteigerung in unrechte Hände kämen, wo sie neues Unheil anrichten konnten. Die Heeresverwaltung hätte dann mit dem Nachlass disponieren können, unnützes Vernichten, Geld oder Geldeswert einer wohltätigen Sache zuwenden können oder dergleichen. Das Gericht hat aus mir unbekannten Gründen meinen Vorschlag nicht akzeptiert. So kam es, dass der ganze Nachlass Redels zur Versteigerung an den Notar gelangte. Als ich hiervon erfahren hatte, ließ ich, wiederum in Form eines Rates, das Korpskommando aufmerksam machen, dass der Nachlass vor Übergabe an den Notar einer gründlichen Sichtung vom Standpunkte der Spionagetätigkeit Redels unterzogen werde. Das Korpskommando hatte, diesem Rate folgend, eine Kommission zur Durchsicht des Nachlasses bestimmt, und dennoch konnte es geschehen, dass niemand daran dachte, den fotografischen Apparat, das wichtigste Corpus Delicti, näher zu untersuchen. Trotzdem alle diese Tatsachen dem Thronfolger bekannt wurden, war er jetzt mehr denn je von meiner Schuld überzeugt. Wieder half keine Einsprache des Chefs des Generalstabes, des Kriegsministers, nicht die Ergebnisse der gerichtlichen Einvernahmen. Es war umsonst. Man stand vor einer Wand. Die Prager Auditoren wurden in Strafgarnisonen versetzt. Mich konnte man nicht so schnell absägen, bevor man einen eingearbeiteten Nachfolger besaß. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Klaus Missfeld.